ist. Denn es ist kein Geheimnis, es ist eine Tatsache, dass sowohl der Islam als auch das Christentum, dass beide Religionen von sich behaupten, der einzig wahre Weg zu Gott zu sein. Und wenn man eins in eins zusammenzählen kann, dann ist es ganz klar, dass nicht beide Wege gleichzeitig der richtige Weg sein können. Denn dann wäre ja zwangsläufig ein Weg falsch, weil, wie gesagt, jeder Weg von sich selber behauptet, der einzig wahre Weg zu Gott zu sein. Im Islam ist das ganz klar. Allah sagt in Sure 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm niemals angenommen werden und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Im Christentum würden das einige Christen so verstehen, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich, beispielsweise, und andere Verse. Ja, ist halt so, ist die Ausgangsposition. Nur diese Ausgangsposition muss natürlich nicht zwangsläufig dazu führen, dass wir uns gegenseitig den Schädel einschlagen, sondern man kann ja gerne über diese Themen diskutieren und danach mit einem Handschlag auseinandergehen. Ja? Ich werde heute meine Präsentation, inshallah, präsentieren, wie ich die Sache sehe. Es geht um ein spezielles Thema, nämlich um das Wesen Jesus. Denn das ist der Knackpunkt an der Sache. Im Christentum wird daran geglaubt, ich habe leider das Buch vergessen. Normalerweise, immer wenn ich erwähne, dass das Christentum, die Lehre des Christentums besagt, dass Jesus wahrer Gott ist. Jedes Mal, wenn ich das erwähne, dann steht irgendjemand auf und sagt, das stimmt doch gar nicht. Warum lügst du über unsere Religion? Deswegen habe ich mich normalerweise immer schon mit dem Katechismus bewaffnet. Falls irgendjemand was sagt, sage ich, warte hier, Seite, schau, guck, katholischer Katechismus. Welche Kirche bist du? Reformierte Kirche? Lutheranische Kirche? Da habe ich die Definition dabei. Das heißt, falls einer das bezweifeln sollte, was ich heute hier sage, ich kann gerne zurückgehen zu den Büchern und es zeigen. Es ist ganz deutlich, Jesus ist laut athanasianischem Glaubensbekenntnis eine göttliche Person. Das heißt, Gott besteht aus drei Personen, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Diese drei sind gleichmächtig, gleich ewig und so weiter. Ja? Und das ist natürlich völlig entgegengesetzt zum islamischen Glauben. Wir fragen erstmal, wo ist diese Theorie entstanden? Diese Theorie ist entstanden, oder noch nicht mal entstanden, sondern dass Jesus Gott ist, wurde endgültig festgelegt auf dem Nizäischen Konzil. Der Heilige Geist kam erst etwas später dazu. 325 nach Christus, unter der Aufsicht von Kaiser Konstantin, wo auch behauptet wird, dass dieses Konzept den Menschen aufgedrängt wurde. Es gab zwei Strömungen, vielleicht auch mehrere Strömungen, aber zwei Hauptströmungen. Das eine, die Strömung des Athanasius, deswegen auch athanasianisches Glaubensbekenntnis. Die andere Strömung von Arius, der ein Unitarier war. Das heißt, eine Person ist Gott. Das heißt, der Christ sagt, Jesus ist Gott. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Jetzt, was sagt der Islam dazu? Der Islam sagt erstmal ganz eindeutig, dass Gott kein Mensch ist, sondern dass Gott ein Wesen ist über unsere Vorstellungskraft. Allah sagt in Sure Shura, Vers 12, Laysa kamithli shay, wa huwa sami'ul basir. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Allah sagt in Sure 19, Vers 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Der Herr der Himmel und der Erde und was dazwischen ist, so dient ihm und seid beständig im Gottesdienst zu ihm. Kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen besitzt? In Sure 112 sagt Allah, Kul hu Allahu ahad. Sprich, er, Allah, ist einzigartig. Allahu samad, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Lam yalid, er wurde nicht gezeugt. Wa lam yulid, und er hat nicht gezeugt, sondern erschaffen. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Und es gibt niemanden, der ihm ebenbürtig ist. Das heißt, das Konzept von Gott, dass Gott ein Mensch ist, oder vergleichbar ist mit dem Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist etwas, was dem Islam fremd ist. Der Islam sagt, Gott ist ein Wesen über unserer Vorstellungskraft. Und es wird nicht umsonst gesagt, Kullu ma khatara bi balik, fallahu laysa kadhalik. Alles, was du dir in deinem Kopf vorstellen kannst, so ist Allah anders als das, was du dir im Kopf vorstellst. Denn alles, was du dir im Kopf vorstellst von Gott, ist irgendein Bild, was du aus deiner Lebenserfahrung in deinem Gehirn projizierst und dadurch dann dieses Bild zusammenstellst. Ganz einfach. Du stellst dir etwas vor, was du schon wahrgenommen hast mit deinen Sinnen, mit deinen Augen, mit deinen Ohren. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hast du nicht wahrgenommen, weil er sagt selber im Koran, لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. Ihn erfassen die Blicke nicht, aber er erfasst die Blicke. Was ist jetzt das Ergebnis davon? Das Ergebnis davon ist ganz deutlich. Wenn der Christ recht hat und Jesus ist Gott, dann sind die Muslime auf dem Irrweg. Weil dann haben sie Gott abgelehnt. Wenn jedoch der Muslim recht hat und Jesus ist nicht Gott, dann sind die Christen auf dem Irrweg. Ganz klar, das ist die Ausgangsposition. Viele Leute, wenn ich das erzähle, kommt und Hass, Prediger, wo war Hass gewesen? Wir reden nur ganz logisch über religiöse Konzepte. Weil dann wären die Christen auf dem Irrweg, weil Gott sagt in Exodus 20, Vers 4, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Und wenn man ihn zum Gott erklärt und er ist es nicht, dann hat man einen Gott neben Gott. Da hat man ein Wesen, ein Geschöpf neben Gott zum Gott erklärt. Und das ist im ersten Gebot schon verboten. Im Koran wird es dann auch nochmal ganz deutlich. In Sure 5, Vers 17 sagt Allah ganz klar, er sagt, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Diejenigen sind ungläubig, die sagen, Gott ist der Messias, der Sohn der Maria. Des Weiteren sagt Allah in Sure 5, Vers 73, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَ. Diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, Allah ist einer von dreien. Das Bemerkenswerte ist es, dass das Wort Trinität in der Bibel kein einziges Mal vorkommt. Jedoch im Koran wird darauf hingewiesen, wo Allah sagt an einer anderen Stelle, la takulu thalatha, sag nicht Trinität, sag nicht drei. Das heißt, der Koran sagt ganz eindeutig, dass diejenigen, die den wahren Glauben verbergt haben, die sagen, Gott ist einer von drei oder dass Jesus der Mensch gewordene Gott ist. Welche Frage stellt sich als nächstes? Als nächstes stellt sich die Frage für einen wahrheitssuchenden Mensch, der ist heute auf die Welt gefallen, oder auch für einen Muslim oder einen Nicht-Muslim, wie können wir herausfinden, wer Recht hat? Da haben wir zwei Herangehensweisen. Die erste Herangehensweise ist die pure Logik. Da sagt der Muslim beispielsweise, hör mal, woran glaubt ihr denn hier? 1 plus 1 plus 1 sind 1? Vater 1, Sohn 1? Und dann sagt natürlich der Christ, ja warte mal, so kannst du das nicht sehen. Guck mal, zum Beispiel, wir haben einen Mann, der ist ein Vater und er ist gleichzeitig ein Sohn und gleichzeitig ist er ein Rechtsanwalt. Und was auch sehr schön wäre, gerade bei Yusuf Estes, den stört das sehr und auch andere, wenn die Kinder anfangen zu schreien, dass man vielleicht mit denen rausgeht, weil dann hat man dem Kind am besten nicht dahin gucken, weil sonst schämt sich die Frau auch vielleicht. Sonst, weil das ist bestimmt für das Kind auch leichter, wenn man dann kurz rausgeht und auch für die Leute, die etwas mitkriegen wollen, wäre das besser. Okay. Bei Yusuf S. ist das noch ganz anders nachher, um die Regeln zu erklären. Der macht erst weiter, wenn das Kind nichts mehr sagt. Aber da wir ja lieb sind zu den Kindern, ja, sowas machen wir ja nicht. Alhamdulillah. Jedenfalls. So bitte? Ja. Jedenfalls, weiter im Text. Wo war ich stehen geblieben? Ja, dann wird der Muslim sagen, ja wartet mal, ihr sagt aber, Jesus ist gestorben. Ja. Und wenn der Vater stirbt, dann stirbt gleichzeitig der Sohn und gleichzeitig der Arbeitgeber, richtig? Ja, dann geht's weiter mit dieser Diskussion. Ja, guck mal, du musst dir Gott vorstellen wie Wasser. Wasser hat den Aggregatzustand flüssig, gasförmig und fest. Dann sagt der Muslim, ja okay, stimmt. Aber ihr sagt in eurem Buch, dass Jesus Fleisch ist, Fleisch geworden ist und dass Gott Geist ist, laut Bibel. Ja, und bei Wasser haben wir in jedem Aggregatzustand dasselbe Element, dieselben Elemente, H2O. Aber hier haben wir andere Elemente, wir haben einmal Geist und einmal Fleisch. Aber okay, das sind alles das ist alles eher philosophisch. Ich denke, es ist besser, die Textstellen zu beachten und hier eine logische Formel aufzubauen. Eine logische Formel, anhand derer wir feststellen können, welcher Weg richtig ist. Wie bei einem, wenn du eine Matheaufgabe vor dir liegen hast, dann musst du erstmal eine Formel haben, um diese mathematische Aufgabe zu lösen. In diesem Fall auch. Welche Formel können wir da anwenden? Erstens, wir sagen, wir haben es mit dem Alten und dem Neuen Testament in der Bibel zu tun. Im Alten Testament, laut christlichen Gelehrten, es kann natürlich sein, dass irgendwo ein Christ ist, der es anders sieht, gibt es keinen einzigen expliziten Hinweis darauf, dass Gott drei ist oder eine Trinität ist, geschweige denn aus einem Vater, Sohn und Heiligen Geist bestünde. Kein Hinweis. Das ist nicht das, was ich nur sage. Das ist das, was christliche Gelehrte sagen, laut Encyclopædia Biblica, Encyclopædia Catholica. Ja, hier ist es ganz klar, dass es hierauf keinen Hinweis gibt im Alten Testament. Es werden einige sagen, warte mal, im Alten Testament wird Gott an tausenden Stellen Elohim genannt. Und Elohim, dieses Im am Ende, in der hebräischen Sprache, ist eine Pluralform. Dann sagen wir, okay, wir müssen denjenigen fragen, der die hebräische Sprache am besten beherrscht. Wer ist das? Der Chinese? Nee, am besten beherrscht die hebräische Sprache derjenige, dessen Muttersprache hebräisch ist. Und kein einziger Hebräer hat jemals unter Elohim verstanden, dass damit mehrere göttliche Personen gemeint sind. Sondern, was hat er darunter verstanden? Dass dieses Ihm ein Plural des Respekts ist, ein Majestätsplural. Das ist in der semitischen Sprache so. Das ist also ein Konstrukt, das ist also eine Form, eine sprachliche Form in der semitischen Sprache. Und das Seltsame ist aber auch, wenn wir heute zu den Übersetzungen gehen des Alten Testamentes in die deutsche Sprache, durch Christen vorgenommen, finden wir kein einziges Mal, dass Elohim als Götter übersetzt wurde, sondern immer als Gott. Das heißt, hier gibt es auch Menschen, die das schon verstanden haben. Wozu führt das jetzt? Wenn wir sagen, das ganze Alte Testament, es gibt kein einziges Mal, dass ein Hinweis auf eine Trinität, geschweige denn, dass Gott aus drei Personen bestünde. Wozu führt das? Das führt dazu, dass wir sagen, Gott, das heißt, das erste Buch Moses, die Genesis, ist das erste Buch im Alten Testament. Dieses Buch wurde ca. 1500 Jahre vor der Geburt von Jesus geschrieben. Das würde also bedeuten, dass Gott 1500 Jahre sein wahres Wesen vor den Menschen vorenthält. Wir sagen, wofür hat Gott heilige Bücher abgesandt? Laut Bibel, laut Koran sind die heiligen Bücher als Anleitung für die Menschen da, als Licht für die Menschen in der Dunkelheit da, dass sie lernen, was will Gott von dir? Und bevor du lernst, was Gott von dir will, musst du erst wissen, wer Gott ist. Und von daher für uns völlig unvorstellbar, dass Gott das wichtigste Konzept überhaupt, und im katholischen Katechismus steht, und das ist bei den in der protestantischen Kirche genau dasselbe. Ich hatte vor zwei Wochen eine Diskussion mit einem lutheranischen Pfarrer. Ganz deutlich, dass derjenige, der daran nicht glaubt, verloren hat, der nicht an die Trinität glaubt. Es steht im katholischen Katechismus, wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Jetzt sagen wir, wenn dieses Konzept, wenn es notwendig ist, an dieses Konzept von Gott zu glauben, um das ewige Leben zu erreichen, was muss das sein? Es muss doch in dem Buch, das Gott dir persönlich oder den Menschen schickt, muss es klar verankert sein. Das heißt, wenn wir jetzt im Neuen Testament explizite Beweise finden würden, ja, nicht implizit, implizit als interpretationsbedürftig oder interpretierbar, aber expliziter ist wie ein Schild an einem Geschäft geschlossen. Punkt. Wenn zum Beispiel Jesus sagen würde, ich bin Gott, der Vater ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, und wir alle drei zusammen sind nur ein Gott. Das wäre explizit. Davon findet man keinen einzigen Vers. Aber wenn wir jetzt explizite Beweise finden würden, was würden wir dann sagen? Dann würden wir sagen, diese Verse widersprechen offensichtlich dem Alten Testament. Und das ist nicht das, was ich sage, sondern das ist das, was jüdische Gelehrten auch sagen. Und das ist das, was einige christliche Strömungen gesagt haben, die später als Häresie, als heretisch bezeichnet wurden, wie zum Beispiel Markion oder Marcion, ja, das war ein christlicher, in Anführungszeichen christlicher Gelehrter, der das Alte Testament nicht akzeptiert hat. In diesem Fall. Allerdings ist er sehr schnell zu überführen, weil im Neuen Testament wird das Alte Testament an vielen Stellen zitiert. Und man kann nicht sagen, ja, ich glaube an das Neue Testament, aber nicht an das Alte Testament, weil das Neue Testament ja auf das Alte Testament hinweist. Okay. Das Zweite wäre, das war also das Erste, wenn wir explizite Beweise für das Gottsein von Jesus im Neuen Testament finden würden, würden wir sagen, dass das offensichtlich dem Alten Testament widerspricht. Wenn wir jetzt Verse finden würden, die implizit, also die interpretationsbedürftig sind, zweideutig sind, die sowohl beweisen können, dass Jesus Gott ist, als auch beweisen, etwas anderes beweisen könnten, dann müssen wir sie natürlich im Lichte des Alten Testamentes deuten, interpretieren, weil ansonsten hätten wir wieder was? Hätten wir wieder den Widerspruch. Das Dritte ist, wenn wir im Neuen Testament Verse finden, die explizit darauf hinweisen, dass Jesus nicht Gott ist, was ist dann? Dann ist die Sache ganz leicht für uns. Und bevor ich da etwas näher drauf eingehe, möchte ich eine Sache erwähnen. Wir Muslime glauben, dass der Koran das unverfälschte Wort des allmächtigen Gottes ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 15, Vers 9, sagt er, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Wir haben diese Ermahnung herabgesandt und wir werden sie wahrlich schützen. Und Allah sagt im Koran in Surah 41, La yatil batil min bayni yaday wa la min khalfi. Das Falsche kommt an dieses Buch nicht von vorne und nicht von hinten. Ganz klar. Und jetzt sagt der Koran über die Schriften, die davor gekommen sind, dass wir an die Schriften glauben, aber dass diese Schriften verändert wurden. Allah sagt in Surah 2, Vers 75, أَفَتَتْمَعُونَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ja, wir sind anscheinend auf dem Flohmarkt hier. Gemüsemarkt. Äpfel, frische Birnen, Tomaten. Ja, oder? Da kommt also die ganze Zeit so Schreierei von draußen rein. Subhanallah. Jedenfalls, um wieder zurückzukommen, ich muss den Faden wiederfinden, wieder zurückzukommen. Er sagt in diesem Vers ganz eindeutig, wünscht ihr, dass sie euch Glauben schenken, wo ein Teil von ihnen die Schrift schon nachdem sie sie gehört und verstanden haben, wissentlich verdreht hat? Dann sagt er im selben Atemzug in Sure 2, Vers 79, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben, und dann sagen, dieses von Gott, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Dazu sagt Ibn Abbas in Sahih al-Bukhari, Buch 9, Band 9, Hadith 461, sagt er ganz deutlich, dass damit die Leute von Ahlul Kitab gemeint sind. Warum fragt ihr die, sagt er? Wo das Buch, was zu euch gekommen ist, der Koran, rein ist, unverändert, und wo in diesem Buch, dem Koran, schon steht, dass die anderen Bücher verändert worden sind. Sind wir schon öfter darauf eingegangen. Das heißt, wenn wir etwas in der Bibel finden, was dem Koran widerspricht, dann sagen wir, da glauben wir nicht dran, als Muslime. Weil der Koran uns schon gesagt hat, es ist unmöglich, dass etwas dem Koran widerspricht. Denn in Sure 5, Vers 48 sagt Allah dann nochmal ganz deutlich, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Wir haben zu dir das Buch in Wahrheit herabgesandt. Und dann sagt er danach, was noch? مُصَدِّكَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. Als Bestätigung von dem, was davor war, مُحَيْمِنًا عَلَيْهِ. Und Muhaimin als ein Richter darüber, ein Wächter darüber, um auszusortieren, was davon richtig ist und falsch. Ein Christ kann natürlich gerne anderer Meinung sein, das ist nicht unser Thema. Das ist der islamische Glaube, den wir präsentieren. Jetzt schauen wir uns beispielsweise mal an, welche Beweise werden im Neuen Testament gebracht dafür, dass Jesus Gott sein soll. Verschiedene Beweise werden erwähnt. Der erste Beweis ist, den einige erwähnen, da werden vielleicht einige sagen, ist doch gar kein Beweis. Relax. Der erste Beweis ist, dass Jesus als Messias bezeichnet wird. Messias. Und da sagen einige zu, ja, der als Messias kommen sollte, sollte der inkarnierte Gott sein. Was antworten wir darauf? Wir antworten als erstes, die Juden selber glauben jetzt noch, dass ein Messias kommt, durch die alten Schriften, aber sie haben niemals geglaubt, dass Messias ein fleischgewordener Gott ist. Punkt 1. Punkt 2. Andere Menschen, viele andere, werden in der Bibel auch als Messias bezeichnet. Nur, da wo es so scheint, dass es auf Jesus hinweist, wird immer das Wort Messias oder Christus, was das griechische Wort für Messias ist, eingesetzt. Aber wo es auf andere hinweist, wird die Übersetzung davon geschrieben, Gesalbter. Könnte man sich natürlich überlegen, ob das nicht dazu da ist, um die Menschen zu täuschen, ihnen den Eindruck zu geben, dass es nur einen Messias gibt. Zum Beispiel in Jesaja 45, Vers 1, dort steht, dass Cyrus der Perser ein Gesalbter ist. Unter anderem. Zweiter Beweis, der gebracht wird, ist, es steht in Jesaja, dass Gott der einzige Retter ist. An anderer Stelle steht, dass Jesus rettet. Ja. So, dann sagt man Gott gleich Retter, Jesus gleich Retter, also Jesus gleich Gott. Ja. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt gehen wir zurück zum Thema Retter. Natürlich ist Gott der einzige Retter im ultimativen Sinne, so wie auch der einzige Versorger im ultimativen Sinne ist. Ja? Das heißt, das widerlegt allerdings nicht die Aussage, wenn ich sage, ja, ich werde versorgt vom, was weiß ich, vom Arbeitgeber oder je nachdem. In dem Sinne, der Arbeitgeber gibt mir das Geld. Aber im ultimativen Sinne kann der Arbeitgeber mir nur Geld geben, wenn der Allmächtige Gott es zulässt. Und hier versucht man, da kommt wieder so eine kleine Täuschung, kann man sich gerne darüber informieren. In 2. Könige 13, Vers 5, da geht es um einen anderen Retter. Nur in den Übersetzungen, zum Beispiel im Englischen, da wird dann statt Retter, Savior, was bei Jesaja Savior übersetzt wird, wird dann zum Beispiel Deliverer übersetzt. Bedeutet dasselbe, aber dadurch entsteht wieder der Eindruck, es gibt ja nur einen Savior, einen Retter. Ja, das ist also die nächste Sache. Der nächste Punkt ist, dass man sagt, Jesus wird als Sohn Gottes bezeichnet. Dann sagen wir wieder, es werden viele als Sohn Gottes bezeichnet. Salomon wird als Sohn Gottes bezeichnet. Das Gebet, das Vaterunser, da sagen selber die Christen, Vaterunser im Himmel. Jesus soll selber gesagt haben, die Frieden stiften, Gott wird sie seine Söhne nennen. Und in Exodus 4, Vers 22, also das zweite Buch Moses, da steht sogar, dass Gott gesagt haben soll, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Der Erstgeborene. Von daher, das kann auch nicht benutzt werden. Die nächste Sache ist, was oft gesagt wird, ist die Jungfrauengeburt. Guck mal, Jesus ist von einer Jungfrau geboren worden. Was sagen wir hier? Was ist mit Adam? Hat weder Vater noch Mutter. Dann wäre also Adam noch eher ein Gott. Und was ist mit Melchisedek? In Hebräer 7, der hat auch keinen Vater, keine Mutter, kein Anfang, kein Ende. Das heißt, kann auch nicht benutzt werden. Der nächste Punkt, der erwähnt wird, sind die Wunder, die Jesus gewirkt hat. Wir sagen, stimmt, Jesus hat viele Wunder gewirkt. Die Toten lebendig gemacht, die Blinden sehend gemacht, Leprakranke geheilt. Aber wir finden diese Wunder auch bei anderen Propheten. Zum Beispiel in 2. König, bei Elias, finden wir diese Wunder auch. Dass Tote lebendig gemacht wurden. Aber womit? Mit der Erlaubnis des Allmächtigen Gottes. Beispielsweise. Jetzt geht es an die Textstelle. Wir haben gesagt, wenn wir Textstellen finden würden, die eindeutig beweisen, dass Jesus Gott ist, dann würden wir sagen, okay, was sagen wir dann? Dann sagen wir, der Koran sagt was anderes, wir glauben an den Koran. Als Muslime natürlich. Als Christ würde er vielleicht was anderes sagen. Als Christ müsste er sich aber trotzdem Gedanken machen, wie es wirklich sein kann, dass 1500, 1400 Jahre davon nicht erwähnt wird. Die erste Stelle ist Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, das Wort Jesus, das Wort wurde Fleisch, also war Jesus, das Wort war Gott. Aber die richtige Übersetzung ist, das Wort war ein Gott. Und hier haben wir wieder ein Problem, nämlich in der Bibel werden viele als Götter bezeichnet, aber einer als der eine wahre Gott. Jetzt geht's weiter. In Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Das sagt man, ja, okay, hat er gesagt. Aber jetzt lesen wir weiter. Jetzt lesen wir weiter. In Johannes 10, Vers 34 erklärt er dann, dass er in Gemeinschaft mit dem Vater steht. Und in Johannes 17, Vers 21 bis 23, dort erklärt er, dass er betet für die Jünger, dass sie untereinander eins sind, so wie er mit dem Vater eins ist, dass sie alle zusammen eins sind. Und hier wird immer das griechische Wort hen erwähnt. In Johannes 8, Vers 58, dort wird erwähnt, dass Jesus gesagt hat, bevor Abraham existierte, habe ich existiert. Bevor Abraham existierte, habe ich existiert. Wir würden sagen, wir als Muslime sagen, es ist schon bemerkenswert, wenn jemand vor Abraham existiert hat. Aber der Koran lehrt uns, dass wir Menschen in einer Vorschöpfung sozusagen schon zum Leben erweckt wurden. Denn Allah sagt im Koran, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ سُورَةُ الْأَعْرَافِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشَدُّهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Das heißt, dass bevor die Menschen in Fleisch und Blut auf die Welt gesetzt wurden, dass sie schon zu einer Vorschöpfung erschaffen wurden. Außerdem, das Konzept, dass Menschen vor ihrem tatsächlichen zur Welt kommen schon eine Art Leben hatten, wird auch in der Bibel erwähnt, und zwar in Jeremia 1, wo Jeremia davon redet, dass er schon vorher gewesen ist, dass er schon vorher existiert hat. Hier kommt allerdings keiner der christlichen Gelehrten auf die Idee, diesen Vers so zu interpretieren, dass Jeremia Gott wäre. Warum nicht? Man findet eine andere Interpretation. Warum findet man diese Interpretation nicht auch für Johannes 8, Vers 58? Außerdem ist der griechische Begriff, der hier genannt wird, man muss eins wissen. Die ältesten Manuskripte, obwohl Jesus Aramäisch gesprochen hat, die ältesten Manuskripte sind des Neuen Testamentes, findet man in Griechisch. Und das Alte Testament, gibt es eine griechische Übersetzung, die nennt sich die Septuaginta. Diese Septuaginta wurde ungefähr 200 Jahre vor der Geburt von Jesus wurden diese hebräischen Schriften ins Griechische übersetzt. Ja? Und in dieser Septuaginta-Version, ja, wenn man jetzt die Verse, also die Septuaginta-Version, die war bekannt. Das heißt, die war auch den Evangelisten, das heißt Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, bekannt. So, jetzt. Hier schreibt Gott oder schreibt an laut Christentum Gott oder inspiriert Gott vielmehr, inspiriert Gott zu schreiben, dass Jesus sagt, Iru imi, auf Griechisch. Jetzt, wenn der Evangelist darauf hinweisen will, dass er dasselbe sagt, was Gott im Alten Testament gesagt hat, weil Gott hat gesagt, ich bin der ich bin, wenn er jetzt dasselbe sagen will, darauf hinweisen will, dass er sich damit als Gott bezeichnet, würde er natürlich denselben Begriff wählen im Griechischen, wie er in der Septuaginta-Version steht. Aber hier steht im Testament Iru imi o on. Wieder eine andere Sache. Alhamdulillah. So jetzt. Das war Johannes 8, Vers 58. Dann haben wir noch Johannes 14. In Johannes 14, Vers 6, dort sagt er, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und dann sagt man ja hier, guck, wer ihn gesehen hat, den Vater gesehen. Also wenn ich einen Vortrag mache, darf keiner einen anderen Vortrag machen. Aber es wäre echt gut, wenn die Kinder zu laut schreien, dass man erstmal mit den Kindern vor die Tür geht und sich nachher wieder auf seinen Platz setzt. Weil ich kann euch schon mal sagen, Yusuf Estes, der wird kein Wort reden, solange die Kinder schreien. Und das ist auch wirklich etwas, was die Leute jetzt... Wir haben nichts gegen das Kind, wir haben auch nichts gegen die Eltern, die mit dem Kind kommen, aber es ist halt eben wirklich gedacht, dass die Leute etwas mitbekommen. Ne? Oder? So, dann mach ich mal weiter. Inshallah. So, aber laut Christentum ist es auch wichtig, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist unterschiedliche Personen sind. Und es wird als Häresie bezeichnet, zu sagen, der Vater ist der Sohn. Das heißt, streng rein wörtlich genommen, würde das ja bedeuten, dass der Sohn der Vater ist. Und das ist selbst laut Christentum nicht akzeptiert. Also falsch. Und außerdem widerspricht es wieder anderen Versen im Neuen Testament, wie zum Beispiel 1. Timotheus 6, Vers 16, wo Apostel Paulus sagt, dass keiner Gott sehen kann. Das heißt, die ganzen Beweise bisher sind vage und nicht explizit. Wir haben eben die These aufgestellt. Der nächste Punkt ist, nicht, dass sie jetzt sauer ist auf mich, oder? Nee, ich meine, ich habe da echt nichts gemacht, oder? Weil die Leute sind irgendwie immer sauer auf mich. Kommt oft vor. Ich habe da nichts gemacht. Jedenfalls. Jedenfalls, dann gibt es da einen anderen Vers, wo Thomas Jesus laut Bibel nach der Kreuzung gesehen hat. Und er hat zu ihm gesagt, mein Herr und mein Gott. Nur in welcher Situation hat er das gesagt? Weil mir ist das selber schon, solche Sachen sind mir auch selber schon passiert. Ja. Er hat das in einer Situation des Erstaunens gesagt. Und wisst ihr, was mir schon passiert ist, dass jemand sagt, du sagst, hey, wie geht's? Lang nicht mehr gesehen. Boah, mein Gott, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hey, ich bin nicht dein Gott. So, und was etwas anderes ist, er sagt, mein Herr und mein Gott. Und wir haben kein Problem damit zu akzeptieren, dass Jesus Herr ist im Sinne von Meister. Nur Gott. Der Apostel Paulus, wir haben einen Gott, der Vater, und einen Herrn, Jesus Christus. Wo aber kein expliziter Beweis, dass Jesus Gott ist. Der nächste Punkt, der erwähnt wird, ist in Offenbarung 1, Vers 8, wo gesagt wird, dass Gott das Alpha und das Omega ist. Alpha und Omega, also Alpha ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und Omega der letzte. Das heißt, der Anfang und das Ende. Aber wenn man genau liest, ist hier nicht Jesus mit gemeint, sondern es ist von Gott die Rede. Das heißt, man findet keinen einzigen expliziten Vers. Jetzt! Findet man Verse, die dagegen sprechen. Wir sagen als erstes, im Alten Testament steht, dass Gott keine Speise bedarf. Wir sehen, Jesus hat laut Bibel gegessen und getrunken. Laut Alten Testament, in einigen Versen steht, dass Gott nicht schläft. Wir sehen, Jesus hat geschlafen. Zum Beispiel einmal, sie waren auf einem Schiff gewesen, es kam ein Sturm, das Schiff war kurz davor, also unterzugehen. Daraufhin haben sie Jesus geweckt. Und er hat dann halt Gott darum gebeten, eine Dua, ein Bittgebet gemacht, das ist nichts passiert. Und es ist nichts passiert. Aber natürlich, wenn er Gott gewesen wäre, dann brauchte er nicht zu schlafen. Die nächste Sache ist, dass das ganze Alte Testament, wie gesagt, keinen einzigen Hinweis darauf hat. Keinen Hinweis darauf hat, dass Gott, das habe ich eben schon des Öfteren erwähnt, aus drei Personen bestünde, beziehungsweise eine Trinität wäre. Der nächste Punkt, der zu erwähnen ist, im Alten Testament, in Numeri 23, Vers 19, dort steht, dass Gott kein Mensch ist und dass Gott nicht der Sohn eines Menschen ist. Das steht dort. Dann haben wir Matthäus 26, Vers 39, wo Jesus zu Gott betet und Jesus betet an vielen Stellen zu Gott. Aber an dieser Stelle fällt er mit seinem Angesicht zu Boden und betet zu Gott und sagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber wenn er Gott wäre, dann wäre natürlich sein Wille zwangsläufig auch der Wille des Vaters und das Gebet hätte keinen Sinn. In Markus Evangelium 10 Vers 18 kommt jemand zu Jesus. Und ich sage immer, wenn man jetzt auf der Straße beispielsweise einen Missionar treffen würde und man sagt zu ihm, wie komme ich ins Paradies? Was wird er zu einem sagen? Die zentrale Botschaft, nehme Jesus als deinen Retter an, dass er für deine Sünden gestorben ist. So einfach ist das. Schwupp, du machst das mit reinem Herzen, lässt dich noch taufen am besten und das ist die Rettung. Weil nur er kann für deine Schuld bezahlen. So, dann sagen wir, wenn jetzt jemand Jesus fragt, der ist ja eigentlich der, der es am besten wissen muss, oder? Oder nicht? Logischerweise. Dann müsste doch Jesus eigentlich eine ganz einfache Antwort haben. Okay, mit den guten Taten, die bringen dich sowieso nicht ins Paradies. Nehme mich als dein Opfer an. Einfache Botschaft, oder? Zum Beispiel ein Missionar, der würde auch nicht zu jemandem sagen, wenn er zu ihm kommt, dann sagt er zu ihm, okay, du willst ins Paradies, komm, kein Problem. Spende erstmal dein ganzes Geld, was du hast, auf unser Konto und danach erzähle ich dir, was du tun musst. Das wäre zu schwierig. Jetzt, was sagt Jesus? Der Mann kommt, sagt Markus 10, Vers 18, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Daraufhin soll er gesagt haben, warum nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Und dann sagt er, du kennst doch die Gebote, du sollst nicht stehlen, nicht ehebrechen und so weiter. Zählt die Gebote auf. Daraufhin sagt der Mann, das habe ich schon alles getan. Dann sagt er, dann verkaufe alles, was du hast und zieh mit mir mit. Genau das, was ich eben gesagt habe. Spende erstmal alles, was du hast und dann kommst du mit mir in die Gemeinde, dann erzähle ich dir nachher. Würde keiner sagen. Dann sagt er, ja, das kann ich nicht. Dann sagt er, ein reicher Mann geht nicht eher durch ein ins Paradies ein, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr. So, wenn wir jetzt sagen, Jesus wollte diesen Mann auf die Probe stellen, warum hat er ihm nicht direkt einfach gesagt, es ist einfach, bitteschön. Und Jesus sagt, warum nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Jeder versteht darunter, dass Jesus nicht Gott ist. Wenn jetzt jemand zum Beispiel zu dir kommen würde und sagt, Arbeitgeber, kannst du mir mal Urlaub geben? Dann sagst du ihm, hör mal, ich bin nicht der Arbeitgeber, der Einzige, der, ich bin der Angestellte, der Einzige, der dir freigeben kann, ist der Arbeitgeber. Jetzt eine Frage. Wer sagt, dass Gott allwissend ist? Wer ist der Meinung, dass Gott allwissend ist? Also ich meine, wer nicht an Gott glaubt, ist sowieso uninteressant, ne? Wer glaubt, dass Gott nicht allwissend ist? Keiner. Ich habe gedacht, weil dann sagen vielleicht die Menschen, die glauben nicht an Gott. Klar, die nicht oft sagen, ich glaube, Gott ist allwissend. Okay. Also alle, die an Gott glauben, wenn ich es richtig gesehen habe, glauben, dass Gott allwissend ist. Ja? Okay. Wer glaubt, dass Gott die Wahrheit spricht? Gibt es jemanden, der an Gott glaubt und der glaubt, dass Gott lügt? Alhamdulillah. Okay. Wir sind uns alle einig, Gott spricht die Wahrheit, lügt nicht und Gott ist allwissend. Also die, die an Gott glauben. Jesus wird gefragt, laut Markus 13, Vers 32, wann ist der jüngste Tag? Darauf sagt er, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott. Das heißt, entweder ist nicht allwissend, dann ist er nicht Gott, oder ist allwissend und hat gelogen, dann ist er auch nicht Gott. Nee, das brauchen wir nicht kurz nicht, weil wir wollen nicht die Gefühle von Christen verletzen, die hier sind. Aber wir haben es eben gefragt. Das ist ein ganz eindeutiges Zeichen, dass Jesus nicht Gott ist. Ein ganz eindeutiges Zeichen, dass Jesus nicht Gott ist. Wer denkt, wer glaubt, dass Gott unabhängig ist? Das heißt, also, gibt es jemanden, der an Gott glaubt, aber der nicht glaubt, dass der Gott glaubt, dass Gott abhängig ist? Nein. Okay. Jesus sagt, laut Johannes 5, Vers 30, ich kann von mir selber aus nichts tun. Ich kann von mir selber aus nichts tun. Das ist seine Botschaft. Jetzt etwas anderes. Einmal hat Jesus Hunger gehabt. Hat Gott Hunger? Und er ist hat einen Feigenbaum von Weitem gesehen und ist zu dem Feigenbaum hingegangen. Und dann hat er gesehen, als er an dem Feigenbaum war, dass an dem Feigen keine Feigen sind. Als Gott hätte er erstmal keinen Hunger gehabt. Und dann hätte er doch wissen müssen, dass der Feigenbaum keine Feigen hat, oder? Und dann verflucht er den Baum und der Baum fällt zusammen, ja, ist kaputt. Und da sagen seine Jünger zu ihm, ja, es ist gar nicht die Saison von Feigen im Moment. Lieber, bitte nicht lachen, bitte nicht darüber lachen. Ja? Nur, was das für mich ist, das sind für mich klare Beweise, dass Jesus nicht Gott ist. Das ist meine Präsentation. Und ich denke, für denjenigen, der sagt, Jesus ist nicht Gott, der ist, und er sagt in seinem Herzen, ich glaube, es gibt einen Gott. Allmächtig, allwissend, so wie wir ihn beschrieben haben. Über unsere Vorstellungskraft, kein Mensch, kein Tier, unvorstellbar. Wenn er sagt, ich will den Willen von diesem Gott tun, ja, dann ist er schon im Herzen ein Muslim. Dann ist er schon im Herzen, dem Schritt, ein Muslim zu sein, da ist er dann schon sehr nah. Weil das Muslim bedeutet, sich Gott ergeben. Das heißt, wenn du an den allmächtigen Gott alleine glaubst und willst allein seinen Willen tun und ihn alleine dienen, dann hast du schon den ersten Schritt gemacht, dass du im Herzen sagst, La ilaha illallah. Der zweite Schritt ist dann nur, dass man denjenigen, der diese Botschaft gebracht hat, der Prophet Muhammad s.a.w., dass man ihn als Propheten akzeptiert. Und das ist Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Deswegen, falls jemand hier dran glaubt, falls jemand diese Botschaft glaubt, ja, dann sind wir auch bereit, dass er jetzt in diesem Moment den Islam annimmt. Und ansonsten kann er uns gerne kontaktieren. Wir haben die Internetseite einladungzumparadies.de. Falls man irgendwelche Fragen hat, kann man sich da gerne melden.